Ich zog mir einen Falken länger als ein Jahr. Und als ich ihn gezähmt, wie ich ihn wollte, han, und als ich sein Gefieder mit Golde schön umwand, da stieg sie hoch und flog dahin in fernes Land. Ja, und nur ab und stürzt dich tot. Wie konnten, hast du mir geplündert, zwei Wagen fuhrst du mir zu Schrott. Am Atmen hast du mich gehindert. Wir haben niemals gleich getickt, du hast doch nicht mehr gut gefickt. Herrgott, nur mal, komm los zurück, ich brauche dich, mein Unglück. Wie oft schau ich dem Falken, wie er so herrlich stieß, wie sein Gefieder glänzte, das ich vergolden ließ. Ich knüpft um seine Fänge viel weiches Seidenband. Sie flatterte ganz stolz von meiner Handschuhhand. Ja, flatter los, stoß, was du willst. Die Federn sollen dir verätzen bei deiner Gier, die du nie stillst. Ein Flintenschuss soll dich zerfetzen, grad wenn du dir beim wilden Tanz mal wieder greifst den nächsten Schwanz. Herrgott, nur mal, komm bloß zurück. Ich brauche dich, mein Unglück. Es kommt von meinem Herzen, dass ich nun wirklich wein, dass ich geschieden bin von der Gespielin mein. Das taten die Verräter, ich hab sie nicht gezählt. Wer sie mir bringen könnt, kriegt einen Sack voll Geld. Du verrietst mich auch, ich kenn den Preis. Tat's dich dabei noch amüsieren in einer Kühltruhe voll Scheiß. Sollst du ersticken und erfrieren, ich kriege dich und steck dich rein. Wird für mich ein Festtag sein. Herrgott, nur mal, komm bloß zurück. Ich brauche dich, mein Unglück. Herr dunkle Stern, gebirge Zickers, du Frau schön, so du sehest mich. Du weißt genau, was ich dir immer antun kann. Doch bist du erst zurück bei mir, so mache ich dir dann den zahmen Falken bloß für dich. Kannst mich am Riemen fliegen lassen. Mit krummem Schnabel werde ich dich da, wo du willst, massieren, kratzen. Und machst du dir auch da nichts draus, dann hack ich uns die Augen aus. Herrgott, nochmal, komm los zurück, ich brauche dich, mein Unglück. Herrgott, nochmal, komm bloß zurück. Ich brauche dich, mein Ohr.